SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt von der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Sommerliche Wetter sieht im Moment im Clubland Schweiz ein bisschen kompliziert aus. Nichtsdestotrotz habe ich die heutige Episode Mental X Electronic A Touch of a Summer genannt, weil meine Featured Acts vor der Woche, die kommen alle aus dem Süden. Allen voran der Edu Imbernon, der kommt aus Valencia, aus dem Süden von Spanien. Und die haben ja aktuell gerade 27-28 Grad. Weiter hat er brandneue Sounds aus Tel Aviv, von dem sehr begnadeten Newcomer namens Estereo Underground. Und dann schauen wir mal nach Down Under, genauer gesagt, zum Casey Taylor nach Melbourne. Was der denn so macht, ist eigentlich ruhig geworden in den letzten Jahren, oder? Somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin die Host fürs Elektronische am Freitagabend. Ich bin der Mentlix und das seit 17 Jahren. So, Anfang, die wir mit einer von meiner Lieblingsbands aus Holland, und zwar 16-Bit Lolitas. Die zwei Jungs sind jetzt eineinhalb Jahre sehr ruhig. Keine Remixes, keine Releases, eigentlich so ziemlich gar nichts haben sie gemacht. Und jetzt, naja, eben, eigentlich auf der Frühsommerahne wird es dann meistens irgendwie etwas geben. Und heute ist tatsächlich die neue rausgekommen. Pensinula heisst ihre neue Scheibe und sie ist der perfekte Opener für das jetzige Wochenende. Schön reise ich mit, viel Spass. Thank you. Demos und Promos von der 16-Bit Lolitas, die habe ich noch Vinyl zugeschickt gekriegt, damals vom britischen Label A Freebeat, was heute leider nicht mehr gibt. Es müsste so 2003, 2004 gewesen sein. Allerdings, gerade wo sie sich auch frisch gegründet haben, also 16-Bit Lolitas, habe ich gefunden, der Sound ist ein bisschen sehr anstrengend. Es war ein bisschen kompliziert gewesen. Dann haben sie so etwa 3-4 Jahre gehabt, bis sie sich einmal ein bisschen eingefahren haben. Und dann Ende 0er Jahr, sprich 2009, Anfangs 2010, haben sie für den legendären brasilianischen Techno-Club, nämlich Warung Beach Club, haben sie die Hymne produziert und das Album ist wirklich ein Meilenstein. Also es sind Tracks, glaube ich, 25, wohl bis heute noch immer wieder einmal sehr gerne in meine Sets einbaue. Inzwischen sind sie richtig gereift, die beiden Jungs. Und das ist ebenfalls von ihnen heute brandneu rausgekommen. Das sind 16 Bit Lolitas mit Rainbows. Eben, A Touch of Summer. langsam ins Wochenende in den Start. Ich hoffe, deine Arbeitswoche war nicht ganz so heftig gewesen. Naja, okay. Viel nach vier oben hast du ja nicht machen bei diesem wirklich sehr nassen Wetter. Eben, dafür gibt es heute so ein Touch of Summer, so ein bisschen frühe sommerliche Sounds. Und vorher haben wir vom Brasilianer vom Weche gehabt, nämlich seine neue Scheibe Serious. Und auch jetzt geht es sehr entspannt weiter. Wobei, beim Patrice Bäumel muss man sagen, er ist im Moment so wirklich ein Hit-Produzent. Egal was er anlängt, es wird in den Clubs einschlagen. Und das wird auch die ebenfalls gerade heute ganz frisch released worden. Ist der Patrice Bäumel mit Glutes. Und das Ding ist einfach richtig, richtig geil. Hintergrundinfos zu der heutigen Show bekommst du wie gewohnt auf srf.ch/mentlix. Da bekommst du die Playliste gerade nach der Show und selbstverständlich auch den Podcast zum gratis Downloaden. We'll be right back. immer können. Dementsprechend und als regelmäßiger Zuhörer von meiner Sendung weiss das natürlich, wenn mir ein Track richtig gut gefällt, dann läuft er nicht nur ein, zwei Mal. Genau so passiert das jetzt bei dem. Zum dritten Mal heute jetzt oben mit dabei, was für ein unglaublich schöner Remix. Und zwar vom Quibo im Original von Rag & Bones. Das ist Paralyzed. I'm not afraid to die. macht eigentlich der Casey Taylor? Gut, zuerst einmal, wer ist der Casey Taylor? In Australien, genauer gesagt, kommt aus Melbourne und 1997 hat der Casey Taylor das erste australische Techno-Label gegründet. Auf diesem Label sind wirklich Stars gewachsen, wie zum Beispiel Mitte Nullerjahr. Dusk war einer von denen Produzenten auf dem Label gesehen, aber auch der Jamie Stevens und der Cassie Vaughan. Natürlich hat der Casey Taylor auch auf seinem eigenen Label selber produziert, unter anderem als Ocean Wave. Und vor 3 Jahren hat er einfach gestoppt und hat gefunden, ich muss in eine andere Richtung gehen, ich will etwas Neues ausprobieren. Er nennt sich heute nicht mehr Casey Taylor, sondern K-Mid, hat ein neues Label gegründet namens Lo-Fi 45 und das hier ist die brandneue Scheibe davon. Gut. Als Casey Taylor-Fan ist mir natürlich gerade aufgefallen, es trägt schon die klassische Handschrift. Er ist extrem deep, sehr subtil von der Soundsauswahl und verwendet jeweils in seinen Tunes. Und es ist wirklich ein unheimlich hypnotischer Style. Casey Taylor als K-Mid mit der Curved. Thank you. Projekt und gründen nach wie vor so ein bisschen als Geheimtipp. Sie machen es sich ganz einfach. Statt immer irgendwelche Track-Titles, also Titel für ihre Stücke rauszusuchen, nennen sie ihre Tracks einfach gerade nach dem Release-Stand. Das ist anscheinend also als 010. Und naja, ist irgendwie einfacher zu merken. Ist ein Duo, der eine kommt aus Italien, der andere aus Spanien. Und naja, klar. Darum hat es wahrscheinlich auch den leichten mediterranen Touch. Und wenn schon bei uns das frühsommerliche Wetter nicht wirklich will verheben, dann machen wir es einfach musikalisch. Und zwar hat er fantastische Sounds von Edu Imbernand. Er kommt aus dem Süden von Spanien, beziehungsweise aus Valencia. Weiter hat er Sounds aus Tel Aviv, von Stereo Underground und noch vieles, vieles mehr. Schönes Wochenende. Crime ist das. Das ist ein neues Projekt aus dem Haus Solomon mit seinem Hamburger Label namens Dynamic. Der Track heisst China Girl und kommt demnächst auf besagtem raus. Der Podcast von der heutigen Sendung, Playlisten, alles, was du brauchen kannst für ein langes, hoffentlich wildes oder besinnliches Partywochenende. Naja, besinnlich, widerspricht sich ein bisschen. Das alles findest du auf srf.ch/mentalx. Heute hier oben ein Touch of Summer, neben den sehr technoiden Sachen aus Hamburg vom Solomon. Hat er noch fantastische Sounds aus Valencia vom Edu Imbernon. Er zählt ja so nach dem Koyo und dem Henry Seiser zu den Superstars aus Spanien. Aber ich hatte auch noch einen relativ frischen Act, nämlich aus Tel Aviv. Stereo Underground heisst er. Hat schon zwei, drei sehr, sehr coole Tracks gemacht, aber der Durchbruch, den werde ich jetzt erst haben. Und zwar zusammen mit Oliver Schoris. Lass dich überraschen, das alles und noch vieles mehr in den nächsten zwei Stunden. Mentalx auf SRF Virus. We'll be right back. Freund ist, keine Ahnung, irgendwann finden wir es raus. Das Stück heisst Forever und ist um ein nicht ganz unumstrittenes Label rausgekommen, nämlich Pascha. Yeah. Das Label von dem Superclub auf Ibiza. Gut, aber apropos Ibiza. Die ganzen Line-Ups für die wirklich grossen Diskotheken sind jetzt gerade so am Start. Im Privilege haben wir zum Beispiel jetzt ganz neu Northern Exposure, sprich Sascha und Digwit werden 2 Monate lang jeden Dienstag rocken. Der Karl Cox hat wieder eine Residency. Last Night on Earth wird wieder dort sein. Ja, ich glaube, das Jahr wird sich durchaus wieder einmal lohnen für einen Besuch auf der Insel. Also, kleinen Appetizer für den klassischen balearischen Sound und vor allem Techno- und House-Sound bekommst du heute oben. A Touch of a Summer, das Thema von der heutigen Episode Mental X Electronic, präsentiert brandneue Sounds aus Tel Aviv, aus Stereo Underground. Und von dem jungen Herr, der jetzt gerade die nächste Platte kommt, nämlich dem fantastischen Edu Imbernon aus Valencia. Er gehört so zu den Zögling vom Koyu auf Suara Music und jetzt hat er eine Scheibe am Start, die ist echt geil. Es ist eine Mischung aus Trance, House und Oldschool und würde dich einfach überraschen, gerade als nächstes hier auf Virus. Mischung aus Indie, aus Elektronika und House Music. Und da liegt es nicht ganz falsch. Weil sie Durchbruch hatte ja mit einem Remix gehabt, nämlich für den XX. Und dementsprechend fährt man natürlich auch sehr erfolgreich auf dieser Schiene weiter. Das hier ist der grandiose Edu Imbernon mit seiner neuen Scheibe Underworld. Back.

Unter DJs und Produzenten? Ja, ganz klar. Aber nicht bei denen zwei. Nämlich beim Sole aus Stuttgart und Oliver Shoris. Beide haben das, haben das Label. Der eine hat sein Label Parkett genannt. Der Oliver Shoris Cross Frontier Audio. Und sie haben so einen direkten Abspruch gemacht. Okay, Parkett ist eher so ein bisschen die melodische Sache. Cross Frontier wird eher dann so ein richtig House-Music. Jetzt haben sie das Ganze verworfen und sie sind gleich noch absolut ähnlich gefunden. Und was im Moment eben von Oliver Shoris auf dem Label rauskommt, ist echt der Wahnsinn. Du hörst einen Track davon, und zwar Danito und Atina mit ihrem Remix für Freedom. Und gerade als nächstes hörst du die neue Stereo Underground, ebenfalls auf dem Oliver Shoris SM Label. Thank you. eine Prise Tribal House und ganz, ganz viel Space. Das kommt aus Ungarn und produziert hat es Robert R. Hardy. Der hat jetzt gerade sein erstes Artist-Album rausgegeben. 12 Tracks sind sehr, sehr, sehr klappige Tunes drauf und das ist definitiv eine, nämlich Elements. Und jetzt, hey, wo kriegst du das Wochenende exakt eben den tribalige Techno mit sehr viel Space? Ja, morgens oben in Luzern im Rock, nämlich Butch ist wieder mal da und ich kann mir schon den Arsch auftanzen zu seinen Sets. Er ist wirklich total irre. Ich glaube, er ist so ziemlich etwas vom Spacigsten und Hypnotischsten, was es an deutschen DJs und Produzenten gibt. Und wenn du morgen im Raum oder gerade selber in Luzern bist, dann geh unbedingt ins Rock, weil der Butch ist wirklich grandios. Mehr Party-Tipps bekommst du in meinen Club-Selections in gut 20 Minuten. Ich bin der Mentlix und Hintergrundinfos zu meiner Show, Playlist und der Podcast zum gratis Download bekommst du auf srf.ch/mentlix. Der Podcast, du weißt es, bekommst du natürlich auch noch heute oben auf iTunes. Yep.

sensationell, oder? Das ist eben auch der Typ aus Ungarn, nämlich der Robert A. Hardy. Gerade das Album an den Start gebracht. 12 oder 13 Tracks sind es. Und das hier, das ist natürlich der absolute Tune da drauf. Und zwar Identity. Ist schnell gegangen. Playliste findest du alle spätestens ab Montag online, und zwar auf srf.ch/mentlix. Die heutige Sendung als Podcast zum gratis Downloaden, die gibt es schon in guter Stunde. Einfach auf srf.ch/mentlix gehen und den Download-Button klicken. Selbstverständlich bekommst du dann heute oben for free auf iTunes. the group. You're listening to Virus Radio, Mental X. oder was aus Belgien vom alten ehrwürdigen Bonsai Music. Ja, das Label gibt es durchaus noch, auch wenn sie nur noch sehr, sehr spartanisch releasen. Aber wenn, dann sitzt das ist doch die neue Scheibe eben vom Bonsai Label und heisst sie Tempora. So. Morgen Abend kriegst du in Luzern im Rockclub den Butch auf die Ohren. Sehr, sehr empfehlenswert. Einerseits das DJ, auf der anderen Seite ist der Typ einfach wirklich pures Entertainment. Was sonst noch so läuft, für das habe ich meine kleine, feine Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Wenn du eher ein bisschen auf Tech House Sound stehst, kannst du natürlich auch in Hive Club in Zürich gehen. Morgen Abend ist die Engländerin, nämlich die Heidi dort. Sehr, sehr delikat vom Sound. Und gerade neben Hive haben wir den Supermarkt und wir setzen auch auf die Dame. Und zwar die Österreicherin. Österreicherin, genau, so sagt man es richtig. Und zwar Cassie. Möchtest du morgen so oben vielleicht irgendwo in Aarau einen Ausgang? Ja, dann gehst du auf jeden Fall ins Kiff, nämlich Township Rebellion sind dort. Das ist also der neueste Act aus dem Haus, ein Stil von Talent im Oliver Koletzki Assis Label. In Basel hast du natürlich auch einen Nordstein-Club, dort bekommst du morgen so oben Sound vom Karotte. Massive. drinnen und dann macht so waff, bang. Am Montag bekomme ich eine Demo zugeschickt vom Tony Reyes. Okay. Die über 40 von euch, die wollen jetzt natürlich wissen, wer das ist. Alle anderen, das war wirklich in Anfangs 90er Jahren wirklich ein Superstar aus Deutschland unter den DJs. Er ist ganz, ganz noch zum Sven Bates gestanden, hat damals den legendären Frankfurter Club Omen als Resident DJ beschallt und später dann auch mit Sven Bates in Cocoon Club. Und dann lang ist nichts mehr irgendwie von ihm rausgekommen. Ich mag mich erinnern, ich bin gerade mal 17 gesehen, da habe ich zum ersten Mal mit ihm zusammen aufgelegt in Basel. Und zwar ist das 1993 gewesen, wenn ich mich erinnere. Naja, okay, halb so wild. Auf jeden Fall, Tony Wright meldet sich anscheinend als Produzent wieder zurück und er macht natürlich immer noch Techno-Musik. Und zwar ist das seine neue Scheibe, genauer gesagt, der Remix, den er gemacht hat, und zwar für Zaubergarten. Sommer schon nicht anfangen, dann können wir mal wenigstens musikalisch ein bisschen dem entgegen. Darum habe ich die heutige Episode Mental X Electronic auf SRF Virus A Touch of Summer genannt. Hat das sehr, sehr warme und vor allem mediterrane Sounds vorgestellt. Unter anderem vom Edu Imbergon, vom Yarif, respektive von Stereo Underground aus Tel Aviv. Und hast du erst Sport eingeschaltet? Kein Problem. Die ganze Sendung kriegst du jetzt als Podcast, und zwar auf srf.ch/mentlix. Noch bis am 11 Uhr musst du warten, dann steht es aber parat für dich. Du kannst es einerseits bei uns auf der Homepage, auf der anderen Seite natürlich kannst du es auch bei Apple, respektive bei iTunes gratis downloaden. So, da habe ich die perfekte, sehr spacige Techno-Nummer als Closer für die heutige Sendung. Und zwar ist das der Philipp Wolf, ein Stück heisst The Frog, und ich bin Gabriel Anand auf Soulful Techno rausgekommen, respektive Nomen est Omen. So, wir hören uns am nächsten Freitag. Es würde mich freuen. Ab der 7. bin ich wieder für dich live hinter der Turntables am Mikrofon im Studio am Anand shaken und dich ins Wochenende begleiten. Jetzt sage ich, komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.